Test, Test, Frankfurt. 1, 2, 1, 2, 2, 2. Frankfurt, Berlin, Berlin, Frankfurt, Frankfurt. 2, 2, 2. Ja, ja. Ja, nächsten. Dies ist Eis, ist unser James Bond. Wacht mein Superlo. Superlo? Wacht mein Superlo, sind die Tissur. Ist, sei das gute Deutsch. Dies Kohlenhydraten, eins Gruppen in den Kurast, ist bewahren James Bond. Bites Zupalo! Super, ja. 3-4. Independencia. Ich bin Sponsor, dass mein Spatz und Meilen. Danke. Ja, danke. Danke, nein, danke, ja. Danke, Superlo. Danke, nein.